Deutsche Treue von Friedrich von Schiller. Um den Zepter Germaniens stritt mit Ludwig dem Bayer Friedrich aus Habsburgs Stamm, beide gerufen zum Thron. Aber den Austrier führt, den Jüngling, das neidische Kriegsglück in die Fesseln des Feinds, der ihn im Kampfe bezwingt. Mit dem Throne kauft er sich los, sein Wort muß er geben, für den Sieger das Schwert gegen die Freunde zu ziehn. Aber was er in Banden gelobt, kann er frei nicht erfüllen. Siehe, da stellt er aufs Neu willig den Banden sich dar. Tief gerührt umhalst ihn der Feind, sie wechseln von nun an, wie der Freund mit dem Freund, traulich die Becher des Mahls. Arm in Arme schlummern auf einem Lager die Fürsten, da noch blutiger Haß grimmig die Völker zerfleischt. Gegen Friedrichs Heer muß Ludwig ziehen, zum Wächter Bayerns lässt er den Feind, den er bestreitet, zurück. Wahrlich, so ist's. Es ist wahrlich so. Man hat mir's geschrieben, rief der Pontifex aus, als er die Kunde vernahm.